Klatsch. Dame et Monsieur, liebe Zipfelklatscher, ich sage ja immer, tut was für die Umwelt, verwendet eure Liebschaften mehrmals. Nach dem letzten Special und der Sonderausgabe kommt diesmal eine Extra-Folge vom Kaffeeklatsch, aber ganz ohne Kaffee. Na, das ist nicht ganz wahr, wir hatten vorher Kaffee, aber diesmal haben wir keinen. Wir wollen heute mal über die freien Radios im ganz allgemein reden und über ein Angebot der SLM, der Sächsischen Landesmedienanstalt, die wir noch erklären und das Angebot auch, weil die Auswirkungen für die geneigten bzw. schrägen Hörer vielleicht interessant sind und ich den Zusammenhang ein wenig verständlicher machen will, was denn da so abgeht im Allgemeinen. Der aktuelle Stand ist vielleicht ein bisschen wichtiger, deshalb sagen wir mal das Datum. Heute ist der 18.04.2013 und ich bin Keimling, habe geballte, raumkrümmende Kompetenz bei mir und zugeschaltet extra noch. Da ist zum einen der Jörg, Gesandt aus der Zukunft von Radio T, dem Chemnitzer Radio. Hallöchen, Jörg. Schönen guten Tag. Hallihallo. Dann ist leibhaftig der Nick hier als Vertreter für Leipzig, für Radio Blau, dem Gegenentwurf zum Nüchternfunk. Hallöchen. Hallo. Und dann zugeschaltet über die Sonderleitung. In die Landeshauptstadt. In die Landeshauptstadt nach Dresden. Hallo Florian, nicht Silbereisen. Grüße dich. Hallihallo. Wir Vertreter für Coloradio. Ja, in meinem Bekanntenkreis ist es ja so, wer nichts jetzt speziell mit freien Radios zu tun hat oder mit dem Ablauf, der weiß auch nicht so wirklich was darüber. Deshalb will ich das mal ein bisschen verdeutlichen und den Leuten halt erklären, worum es hier überhaupt so geht. Und ich selber bin ja auch total uninformiert und desinteressiert und gehe deshalb auch wie ein unvoreingenommener Hörer, was ja nur ein Synonym dafür ist, ran und werde blöde und naive Fragen stellen die Sendung lang. Um jetzt zu verstehen, was ihr dabei alles so macht, könnt ihr euch vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, was macht ihr denn beim freien Radio und wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht fängt der Jörg an. Ich bin also schon vor vielen Jahren dazu gekommen. Ich habe jetzt bald 20-jähriges Jubiläum bei Radio T Donnerschlag. Mir vor kurzem eingefallen. Und das Radio saß damals bei mir sozusagen auf der Straße und ich bin da immer dran vorbeigelaufen und irgendwann dachte ich, gehst du mal rein und dann war ich halt dabei. Das hat mich von Anfang an überzeugt. Mhm. Auch wenn es damals noch gar keine Frequenz gab und das Radio eigentlich noch gar nicht wirklich gesendet hat, hat mich die ganze Idee sehr überzeugt und dann bin ich hängen geblieben. Was machst du jetzt so? Und inzwischen bin ich Koordinator vom Radio, Programmkoordinator, Öffentlichkeitsarbeiter und so weiter. Und machst auch Sendungen natürlich. Und mach natürlich auch Sendungen, Heimatmelodie, so lokale Musik und Detektor Infomagazin. Okay. Florian, was machst du so? Was mache ich so? Ich mache Sendungen, und zwar so ein Magazin, Kesselbuntes Stil, einmal in der Woche am Montag. Und ansonsten kümmere ich mich um Technik, ausfallende und funktionierende. Und so wie heute, ja, weil das ja der Grund ist, dass du nicht da bist, worauf wir nochmal hinweisen müssen, dass wir alle da sind, nur nicht du, ne? Ja, Schweinerei. Aber genau. Wie bist du zum Radio gekommen? War das auch Zufall oder wolltest du es machen? Zu Fuß, das weiß ich nicht genau, aber. Aber die anderen Begleitumstände sind mir nicht mehr so richtig gegenwärtig. Das ist zu lange her, das ist schon bestimmt 10 Jahre her. Ja. Und ja, im Nebel. Okidoki. Nick, wie war es bei dir? Ich bin ja noch ein ziemliches Küken, was das angeht, wenn ich mir so anhöre, wie lange die anderen schon dabei sind. Ich bin aus der Chaos-Radio-Ecke so ein bisschen, Chaos-Computer-Club in Leipzig so ein bisschen dazu gekommen und wir haben dann irgendwann mal ganz spontan Anfang 2011 beschlossen, wir wollen sowas auch in Leipzig machen und da so bin ich dann quasi mehr oder weniger zum Radio Blau gekommen und ja, seitdem kümmere ich mich dann halt auch noch so ein bisschen um Technik und jetzt halt um DAB Plus und was es da sonst noch alles so gibt. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir ja mit der sinkenden Aufmerksamkeitsspanne der Hörer zu kämpfen, ne? Deshalb muss jetzt noch jeder einen Witz erzählen. Und zwar fängt der Nick an. Puh. Und falls du keinen weißt, hab ich's auch. Notfalls Ausweichwitze. Da habe ich jetzt drauf spekuliert. Na, zum Beispiel sagt der Arzt zum Patienten, ich habe zwei schlechte Nachrichten für Sie. Sie haben Krebs und Alzheimer. Da sagt der Patient, na, wenigstens habe ich keinen Krebs. Na, ein Glück, dass hier kein Fernsehen ist. So. Nee. Ja, ja, okay, musst du gleich einen nachschieben. Na, ich bin so schlecht im Witz erzählen. Also ich. Und mir fällt auch nie einer ein, wenn ich einen brauche. Also mir werden immer wieder Witze erzählt und screene oder lache, und aber dann ist er weg. So ein Ärger. Ja, letztens bei Google, senden Sie uns Ihre Bewerbung, den Lebenslauf haben wir schon. Ja, traurig. Und Florian will es jetzt bestimmt auch geil, ne? Alles schon. Nee, der schöne von neulich ist doch verbraucht, ne? Ne, den kannst du ja nochmal erzählen, der ist ja verloren gegangen. Echt? Den soll ich nochmal erzählen? Na, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, die rennt ja auch die Zeit, Mann, oh Mann. Na gut, wir können auch einfach anfangen, wisst ihr? Macht wir fangen nicht. Einfach an. Ja, uns wird ja jetzt wieder gut zugehört und so, ne? Aufmerksamkeit ist zurückgekehrt. Also, ich als jetzt völlig unvoreingenommener frage euch, was macht denn freies Radio zum freien Radio? Was macht das denn aus? Was ist denn da der Unterschied zu dem, was man sonst so kennt? Vielleicht Florian. Na, in meinen Ohren und aus meinem Erleben ist freies Radio erstmal, hat mehr Möglichkeiten, dadurch, dass es ja nicht festgelegt ist, zum Beispiel, dass es ganz viele Werbekunden braucht oder irgend sowas, sondern man muss nichts Massentaugliches machen, sondern man kann als Sendungsmacher so ziemlich frei experimentieren und seinen Krimskrams gestalten, so wie man einem das gefällt. Und der Zugang ist recht einfach möglich, also man muss nicht erst irgendwie was studiert haben oder Praktika oder sonst was gemacht haben, sondern man kann reinschneiden, sich von jemandem zeigen lassen, wie das geht und kann da was tun. Also Leute, die sonst eher keine Chance hätten, eine Radiosendung zu machen, haben die beim freien Radio. Also ein anderer Begriff ist ja Bürgerradio, ne? Also dass es eben von allen Bürgern gemacht werden kann. Man muss kein Selbstbild als Bürger haben, um beim freien Radio mitzumachen. Wobei das freie Radio sich ja schon etwas vom Bürgerradio abgrenzt, beziehungsweise ein Teil des Bürgerradios ist, wie eben auch andere Formen offener Kanal oder Uniradios oder diverse andere Formen. Das ist ja schon, es gibt einen Bundesverband freier Radios und da gibt es auch schon ein paar Richtlinien, Eckpunkte, die das freie Radio definieren. Das heißt schon, dass es dabei um Ergänzung des Programmangebots, um Partizipation und sowas geht, um Themen, die sonst irgendwo nicht auftauchen, um Gegenöffentlichkeit und sowas halt. Und natürlich um die Selbstverwaltung. Das ist so als ganz wichtiger Punkt. Das ist kein staatliches Gremium, sondern das Zivilgesellschaft. Es also gibt quasi nichts, wo irgendjemand dann aus einer Partei anrufen kann. Genau. Oder irgendeine Institution wie eben die Landesmedienanstalt oder irgend sowas. Also um mal kurz aus meiner Rolle als dummer Frage hervorzukommen. Ich finde, dass es halt eine schöne Institution ist, die leider zu wenig bekannt ist, dass es eben nicht nur ums Partizipieren geht an Medien, sondern halt auch um die Information, um lokale Sachen, die sonst nicht in den anderen Radios oder in anderen Medien behandelt werden. Ne? Das finde ich sehr schön und finde ich sehr erhaltenswert. Im Übrigen ist das ja eine Selbstdefinition freier Radios. Die offizielle Definition für uns ist nicht kommerzielle Lokalsender, also NKL. Mhm. Okidoki. Also ist das Niveau hineinzubringen, die Eigendefinition. Okay. Dann interessiert mich ja, wie ist denn so der Ablauf? Wie funktioniert das denn, wenn man jetzt im Studio was aufgenommen hat, bis es im Radio ankommt? Nick, willst du vielleicht das erzählen? Du meinst, wie das an, was wir hier reinsprechen, dann am Ende irgendwie ja, so ans Ohr der Hörer kommt? So im Groben, ja. Einen kleinen Grundkurs machen wir mal. Ja, also wir haben ja hier ganz viel tolle Aufnahmetechnik und das, da wandern dann quasi die Schallwellen in die Mikrofone und werden dann noch durch diverse andere Technik aufbereitet und was auch immer. Das Ganze geht dann entsprechend über ja, so eine Art Kabelnetz, sage ich jetzt mal, an die entsprechenden Umsetzer oder an die entsprechenden Sendemasten und von da wird es dann halt über UKW zu den Radioempfängern übertragen. Ja, ich meinte eher... Fehlt so, da jetzt noch was? Ja, ich wollte so ein bisschen auf so die Verantwortlichkeiten, also oder da gibt es ja auch so eine Media-Broadcast-Geschichte und sowas, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also mich interessiert so ein bisschen, welche Stellen da noch Anteil haben. Ich will ja dann auf diesen Deal hinaus und warum das mit was zu tun hat. Und da war das ja eigentlich schon ein ganz guter Einstieg. Ja, genau. Also die Übertragung, es sind sozusagen zwei verschiedene Gebiete. Es ist einmal der Inhalt und einmal die technische Verbreitung. Für den Inhalt ist sozusagen die Aufsichtsbehörde die Sächsische Landesmedienanstalt und für die technische Verbreitung ist zuständig ein privates Konsortium, es nennt sich Media Broadcast, ist eine ehemalige Tochter der Telekom, die aber dann verkauft wurde an einen großen französischen Betreiber. Und der Monopolist ist in der Bundesrepublik und dort alle Antennenmasten für UKW-Abstrahlung anbietet. Okidoki, dankeschön. Und es gibt da... Piep, piep. Florian? Florian ist raus. Florian ist raus. Den wollte ich ja nur gerade was fragen. Ich bin auf der Autobahn und denk unter den Autofahren drüber nach, was alles passiert ist letzte Woche. So eine Woche, wird sie jetzt sagen, die ist nicht so furchtbar lang. Viel passieren wir da schon nicht, ich sag doch. Hab einen guten Job verloren, bin darüber flüssig geworden, aber dieser Lohr hat mich noch gar nicht geschockt. Hab schon öfters neu angefangen, was mir Arbeit anbelangt, und auch diesmal hätte ich sicher wieder packt. Ich geh zur Haustür, nein, es ist erst 2:30. Im Flur, da riech ich schon, dass jemand reicht. Du hast einen Nachbarn da, er hat mein Bademantel an, auch da, wie ich dann also nicht mehr braucht. Jetzt hab ich nix mehr rauf, ich fahr am Brennen auf, lass alles hinter mir, will bloß noch weg von dir. Davon kommt schon der Gardasee, da tut's auch bloß noch halb so weh. Irgendwie habe ich jetzt jemand ganz anders dran gehabt, wo ich die gleiche Nummer gewählt habe. Ungünstig. Fleischerei Müller, guten Tag. Lustig ist, uns ruft ja immer mal der Bundesgrenzschutz an. Was? Ja, die wollen zu irgendeiner Nummer in Dresden, die aber eben statt der 5-1 wählen sie die 7-1. Und es scheint so die gleiche Nummer zu sein. Nein, die wollen die nicht überstellt haben. Die wollen dann uns immer irgendjemand überstellen, den sie aufgegriffen haben. Sag doch mal ja. Lasst euch den doch mal schicken. Brauche ich immer Leute. Genau. Mitarbeiter. Vorne ist die Straße frei, durch eine Laudi muss ich rein. Und ich tritt so fest, ich kann aus Kaspedal. Wo ist so weit wie möglich hinaus, aus dem ganzen Irrenhaus. Und wo ist mir dann verschluckt, das ist mir scheißegal. Bei der ganzen Raserei sind die letzten Jahre vorbei. Und die sind gar nicht so zufrieden gewesen. Das war ein schlechter Tag dabei, ja, das muss ich einmal sein. Aber insgesamt betrachtet war ich schon jetzt drin. War nicht allzu langer Zeit, ja, da war ich dann so weit. Hab mir das Geld zugleich für einen schönen Ring. Doch den brauch ich wohl nicht mehr, denn der Herr vom Hopper, der hat bei der Geschichte jetzt auch die Finger drin. Du warst nicht einmal stockiert, so es war gar nichts passiert. Hast ganz lässig reagiert, als ob's dich gar nicht interessiert. Ich hab mich deist am Gardasee. Es tut wohl nur ein Zeitl weh. Natürlich noch auf die Sprünge helfen, denn da gibt es doch noch so ein Trägerradio, also so ein Drumrum bei den meisten. Also Apollo-Radio will ich drauf hinaus, ne? Ah, das war uns, wir haben eine Frequenzteilung, genau. Florian, vielleicht kannst du das ja erzählen. Ich habe jetzt schon, genau, ist sozusagen, während du raus warst, schon eine Stunde Monolog gehalten. Oh je. Ja, na gut, wir sind sozusagen, wir teilen uns alle drei freien Radios in Sachsen teilen sich eine Frequenz mit Apollo Radio, und Apollo Radio ist ein Unternehmen, was von diversen anderen sächsischen Privatradios gegründet wurde, mehr oder weniger, damit wir nicht 24 Stunden senden müssen, den ganzen Tag lang. So. Okay. Ab welche Zeiten ist dann wechselt das? 18 Uhr am Wochentag und 12 Uhr mittags am Wochenende bei uns in Dresden. Ja, es ist überall gleich. Überall gleich, okay. Ja. Das wurde ja dann irgendwie 2007 harmonisiert und dabei gleich ein bisschen aufgestockt. Ja, und das geht dann in der Woche bis 23 Uhr und am Wochenende dann bis 24 Uhr. Remember when you were 14, your dad taught you to shave. That wasn't a very fatherly way for him to behave. You had to watch your first beard floating down the drain. A beard abandoned, a son betrayed. Your dad taught you how, and look at you now. Cause if your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. If your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. Remember how he watched your face lathered with cream, the mirror fogging over as the bathroom filled with steam. He put the razor in your hand and said, now let's begin. Shave with short, quick strokes, my son, and head towards the chin. Ooh, your dad taught you how. And look at you now. Cause if your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. If your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. Oh, you've got two beardless mums, yeah. Cause you know I can't stand to see a child put through that much pain when he knows that he'll never see his first beard again. And you know there is no greater crime against the human race than when a father takes a razor to his own son's face. Oh, your dad taught you how. You're just like him now. Cause if your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. Oh, if your dad doesn't have a beard, you've got two stupid looking beardless fucking mums. Cause if your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums. If your dad doesn't have a beard, you've got two mums, two beardless mums, two beardless mums, yeah, yeah. Ja, dann interessiert mich als nächstes, wie ist denn so die Verteilung? Wie ist denn die Aufteilung so ein bisschen des Marktes? Also es gibt ja dann noch den öffentlichen Sektor, also sowas wie Deutschlandradio oder MDR Kultur. Wie ist denn so die Verteilung an privaten oder MDR 1 und freien Radios? Wer kann was dazu sagen? Na, also wir reden ja jetzt von Sachsen sozusagen, ne? Da gibt es halt vorrangig. Ja, genau. Da ist das private Hörfunkangebot recht überschaubar. Das sind fünf große Ketten. Apollo könnte man als sechste dazuziehen, aber eigentlich wurde es am Anfang von genau den fünfen, die es schon gab, betrieben. Jetzt sind es bloß noch zwei, die Apollo besitzen. Dann gibt es halt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit insgesamt fünf Sendern plus einen. Also der Sender Sputnik ist nicht überall per UKW zu empfangen im mitteldeutschen Raum. Und dann gibt es halt die nicht kommerziellen. Und dazu gehören in Sachsen zumindest die freien Radios, die drei in Dresden, Leipzig, Chemnitz. Und dann noch zwei Uniradios dazu. Das ist halt in Leipzig Mephisto und in Chemnitz Unic. In Dresden gibt es irgendwie auch ein Uniradio, aber das ist irgendwie wahrscheinlich bloß Campusfunk, also nur intern. Mhm. Und ansonsten gibt es noch den SAEK, den Sächsischen Ausbildungs- und Unterprobungskanal, der allerdings faktisch unsichtbar ist und nichts sendet. Den kann man einfach, der fällt unter das Vernachlässigungsgebot. Ja, den habe ich auch noch nie gehört oder gesehen. Gab es nicht auch in Mittweida noch einen UKW? Ach ja, ne, genau, auch ein Uniradio sozusagen. Ja. Genau, Radio Mittweida, das ist das dortige Uni. Radio. Wobei sich die Uniradios, also zwei der Uniradios, Mephisto und Mitweida, direkt an die Hochschulausbildung gebunden sind und im Prinzip eine Art Ausbildungsradio sind. Mhm. Während eben UNIC hier in Chemnitz zumindest auch ein relativ selbstverwaltetes Studentenradio. Eigentlich ist gar nicht in dem Sinne ein Uniradio. Mhm. Ja, das wäre auch gleich die nächste Frage noch gewesen, dass diese Studentenradios, die es gibt, wie sind die angebunden? Sind die einzeln? Sind die mit eingebunden? Das ist jedes für sich. Jedes an seine Uni gebunden letzten Endes. Okay, hat eigene Frequenzen? Also Mephisto in Leipzig hat eine eigene Frequenz. Mitweida hat natürlich auch eine sehr kleine Frequenz, die tatsächlich nur in Mitweida zu hören ist. Und UNIC sitzt bei uns mit einer Stunde im Boot. Haben keine eigene Lizenz gekriegt, werden von uns mit ausgestrahlt. Okay, wie ist es in Dresden? Wir haben sowas nicht direkt. Wir haben eine studentische Redaktion, die in der Radioredaktion, wie alle anderen, auch irgendwie integriert ist. Mhm. Wir mussten allerdings auch, damit wir nicht besser gestellt sind als die anderen Radios, mussten wir auch noch so eine Art Unterlizenznehmer oder sowas kooptieren. Also die Landesmedienanstalt wollte von uns, dass wir irgendwie noch andere ins Boot holen, und das haben wir dann pflichtschuldig getan und haben bei befreundeten Vereinen angefragt, hier könnt ihr nicht mit bei uns Programm gestalten, und so geben die ihren guten Namen für etwas, was aber zum Glück nicht jenseits unserer redaktionellen Strukturen läuft. Do you want a boogie? Do you want a boogie? Do the boogie, huh? Hey, hey, hey, hey, hey. Let me tell you something. I rang down when I rang down. I heard, I heard, I heard, I heard, I heard, I heard, I heard. Hey. Do the boogie. Feel good. I feel good, feel good. Feel good. Finanzieren sich denn die freien Radios im Allgemeinen und im Speziellen? Nick, willst du erzählen? Wie ist es denn bei Radio Blau? Also bei Radio Blau sieht es so aus, wir haben natürlich Vereinsmitgliedsbeiträge, und dann haben wir noch Nutzungsgebühren, weil nicht jeder, der irgendwie bei Radio Blau eine Sendung macht, muss unbedingt Mitglied im Verein sein. Mhm. Und ansonsten gibt es halt noch Spenden und entsprechende Benefizveranstaltungen, wo dann halt auch irgendwie versucht wird, noch an Spendengelder oder an irgendwie andere Kohle zu kommen, sage ich mal. Gut. Ja, ansonsten, es gibt noch einen gewissen Anteil, also wir in Leipzig bekommen noch einen gewissen Anteil pro Jahr von der SLM. Für die Sendeleitungskosten. Für die Sendeleitungskosten, ja, das ist auf jeden Fall gebunden. Das geht jetzt nicht in den Verein direkt. Mhm. Und dann haben wir noch das Glück, dass wir eigentlich immer mal noch von der Stadt Leipzig jedes Jahr so ein bisschen was bekommen können. Das ist dann aber auch meistens schon wieder irgendwo an irgendwelche Kultur, also es kommt meistens vom Kulturamt und ist dann wieder auch, sag ich mal, zweckgebunden. Also damit kann man auch nicht einfach alles machen. Okay, denn die Frage ist ja insofern interessant, weil das freie Radio ja unabhängig sein will, damit also nicht gesponsert wird oder nicht wie die privaten oder ähnliches Firmen abhängig ist. Es gibt ja zwei Finanzmodelle. Es gibt ja das schöne Finanzmodell GIZ, so bitter das natürlich auch ist, wenn man das bezahlen muss, aber das ist ja dazu da, eigentlich unabhängiges Radio zu finanzieren. In dem Fall geht ja 98% an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 2% gehen an die Landesmedienanstalt. Mit dem Geld können die Landesmedienanstalten Ergänzungsradios, Programmzusatzangebote alternatives Radio, Bürgerradio, was auch immer fördern. Das machen auch ganz viele Bundesländer. Können. machen auch ganz viele Bundesländer. In Sachsen sieht das eben da relativ trübe aus. Also die Sächsische Landesmedienanstalt hat an sowas kein Interesse und hat eben mit diesen zwei Alibi-Zahlungen, also anteilig Sendeleitungskosten, Blau und Tee, die aber gar nicht aus der GEZ-Gebühr genommen werden, wo sie es eigentlich nehmen könnten, sondern aus irgendwelchen Strafgeldern. Und so hängt das auch immer in der Schwebe, dass selbst das bisschen Geld dann auch immer in der Schwebe hängt, ob das weitergezahlt wird. Okay, dann sind wir ja auch schon bei der Sächsischen Landesmedienanstalt. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen erklären, ja, was ist denn deren vorrangige Funktion überhaupt in dem ganzen Sendebetrieb? Jörg, wenn du da gerade schön am Plauschen bist. Bin ich gerade am Erklärbären. Lass er raus, lass es sprudeln wie ein Wasserfall. Offiziell gibt es ja in Deutschland ein duales Rundfunksystem, obwohl das eigentlich gar nicht mehr so in der Realität stimmt. Eigentlich gibt es ja ein Trier, also drei Säulen. Und dual ist eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die 98%, und das, die Landesmedienanstalten werden von den 2% bezahlt und sollen den privaten Rundfunk beaufsichtigen. Da zählt unter anderem auch der nicht kommerzielle Lokalrundfunk dazu. Und das ist die Hauptaufgabe eigentlich der Landesmedienanstalt, die Beaufsichtigung des privaten Rundfunks, die Lizenzierung, die Programmaufsicht. Das heißt, es werden immer irgendwelche Radios auch abgehört und dann ausgewertet und sowas. Und da als zusätzliches Aufgabengebiet haben sie noch die Medienpädagogik für sich entdeckt und machen da immer mal die eine oder andere Projektförderung bzw. Filmförderung machen sie auch, also mal jenseits des Radios. Eigentlich sind sie hauptsächlich eben für die Rundfunkverbreitung der landesweiten Programme zuständig. Okay, also sind sie mit Verwaltung. Es ist eine Quasi-Behörde. Ja, okay. Und die haben ja jetzt ein wunderbares Angebot gemacht, das man nicht ablehnen kann, zu dem wir jetzt Stellung nehmen wollen vielleicht oder zumindest erklären wollen, was es damit auf sich hat. Was ist denn dort angeboten worden? Florian, du hast ja schon lange nichts mehr gesagt. Erklär doch mal. Was ist da angeboten worden? Ja. Angeboten worden ist, dass wir ein paar Leckerli dafür bekommen, dass wir auf einem neuen Verbreitungsweg, der da heißt DAB Plus, unser Programm verbreiten sollen. Und das Unschöne daran ist, wenn ich das vielleicht auch noch erwähnen darf, ist, dass man versucht, uns in dem Zuge mit von UKW wegzubekommen, was eigentlich im Moment die einzige relevante Art und Weise der Verbreitung des Radioprogramms ist. Du noch was zu ergänzen? Nein? Na gut, man müsste DAB Plus vielleicht noch ergänzen. DAB Plus wird ja oft von Digitalradio geredet. Und die meisten, mit denen ich immer rede, die denken bei Digitalradio an Internetradio. Das ist aber nicht so. Digitalradio ist genauso ausgestrahlt wie UKW von Sendemasten, ist empfangbar mit Radiogeräten aller Art, aber ist ein vollkommen neuer Standard, der mit den jetzigen UKW-Geräten nicht zu empfangen ist. Das heißt, es gibt eine vollkommen zusätzliche Infrastruktur, die natürlich erstmal irgendwie in den Markt gebracht werden muss. Und da tut sich alle Welt schwer damit. Das klappt irgendwie schlecht. Da gab es schon einen Vorläufer, DAB ohne Plus. Und der ist nach 10 Jahren grandios gescheitert an Desinteresse aller Beteiligten. Ja, das klingt so negativ. Aber DAB Plus hat doch so viele Vorteile. Es ist doch digital und die Empfangsqualität ist doch viel besser und so, nicht wahr? Nicht wahr? Ist es denn nicht so? Okay, ja, also die Meinung ist also nicht so gut dazu. Ja, ich glaube, der Pferdefuß des Ganzen ist der Ausstieg aus dem UKW. Sehe ich das richtig? Also vor allem, wenn man bedenkt, vor kurzem war es noch so, dass der UKW offiziell abgeschaltet werden sollte und alle auf DAB Plus mussten. Das ist aber weg, das ist vom Tisch. Also das geht jetzt mindestens bis 2025 weiter mit UKW. Nur die nicht kommerziellen 3 Radios in Sachsen sollen sozusagen von UKW verschwinden und auf DAB Plus singulär senden. Mhm. Interessant. Es ist ja jetzt noch keine Entscheidung gefallen, ne? Also es ist ja sozusagen in der Schwebe das Ganze. Und ja, wann wurde das angeboten? Bis wann soll sich entschieden werden? Na, es gab letztes Jahr, korrigiert mich, aber das ist auch, glaube ich, egal. Ich würde jetzt sagen, das muss im November, Dezember gewesen sein, eine Pressekonferenz von der Sächsischen Landesmedienanstalt. Und da haben die sich entsprechend, sage ich mal, hervorgetan, dass sie jetzt ganz viel für die freien Radios in Sachsen tun wollen. Und da gehört eben dieses super tolle Angebot dazu, dass wir eben solche, den DAB Plus Verbreitungsweg jetzt benutzen dürfen und kriegen da halt auch alles bezahlt, was wir da irgendwie, damit wir da halt nur mitmachen. Und jetzt bezahlt? Ja, die Sendeleitungskosten. In dem Fall würden ja, das ist ja das Problem bei den jetzigen UKW-Sendeleitungskosten, dass es eben nur anteilig oder gar nicht bezahlt wird. Und zukünftig soll auf DAB Plus zumindest für die nächsten 3 Jahre der komplette Umfang der Sendeleitungskosten und Ausstrahlungskosten bezahlt werden, was ich glaube finanziell auch einiges Geld ist. Und außerdem soll es noch eine Umstiegsförderung geben, also Technikförderung. Mhm. Da muss ja einiges neu gemacht werden. Und na, das klingt doch nicht schlecht, da kann man doch drauf anstoßen. Ja, und in dem Angebot, Moment, ist sogar noch was Schönes drin, nämlich, dass wir tatsächlich vollkommen alleine wären auf unserer Frequenz und 24 Stunden jeden Tag senden könnten. Allerdings gibt es halt nicht so viele Hörer. Na, wir können ja erstmal drauf anstoßen, weil im Studio sind ja keine offenen Getränke erlaubt, ne? Ja. Ach du Scheiße. Ja. Ja, der Florian macht's richtig. Prost, Florian. Also Bier sind natürlich Privileg der Anwesenden, da hast du jetzt Pech. Ja, ich habe dafür erstmal einen Boden nass gemacht. Zum Glück sitze ich nicht am Pult. Okay. Ja, und was ich dann vorhin noch sagen wollte, weil du gefragt hast, wie lang das jetzt geht. Eigentlich ist jetzt ab 1. April sozusagen nochmal so ein wichtiger Termin. Da wurde dann, wie heißt es, Landesmux, ne? Genau. Der Landesmux wurde entsprechend sozusagen frei online geschalten, sage ich jetzt mal so. Was ist denn der Landesmux? das kann dir gleich sicher Jörg nochmal erzählen. Genau. Klingt wie ein kleines Kuscheltier. Na, das Besondere bei DAB Plus ist, das muss man vielleicht auch nochmal zur Struktur erklären, dass es nicht so ist wie jetzt, wo ein Sender den anderen und dann kannst du jeden einzelnen auf- und zuschalten, wie du willst, sondern es gibt Programmpakete. Das heißt, es gibt in dem Fall einen bundesweiten MUX mit 13 Sendern und jetzt ist so ein Regional-MUX dazugekommen, der das Land Sachsen betrifft, der momentan aus 6 öffentlich-rechtlichen Radiostationen besteht, die alles MDR. Und da sind noch 6 Plätze frei, faktisch, die vergeben werden können. Und da gibt es einfach mal zum Technischen ungefähr 1000 CU. Und die werden dann einfach auf die einzelnen Radiostationen aufgeteilt. CU? Capacity Units. Aha. Kapazitätseinheiten. Genau. Ah, sehr gut. Ich wollte da auch schöne englische Worte dazu sagen, aber ich habe gerade Schwierigkeiten wie. Musst du noch mehr Bier trinken. So, und das Problem ist ja, theoretisch stimmt das sogar, dass die Empfangsqualität besser ist, wenn man entsprechend genügend Geld für diese Kapazitätseinheiten ausgibt. Wenn man natürlich wie bei MP3 alles runterrechnet und in einer sehr kleinen Einheit sendet, dann klingt es natürlich Dreck und. Das Problem ist, dass auch die SLM nur für 56 CU bezahlen würde, was ungefähr 128 Kilobit in der Sekunde MP3 klangtechnisch entsprechen würde, was jetzt nicht so berauschend ist. Also unsere audiophilen Freaks fallen da schon erstmal tot um. Oh, okay. Aber immerhin, es gibt ja auch Streams mit 96. Ja, also wenn man das mit Internetradio vergleicht, natürlich ist da 96 immer noch der Standard, aber trotz alledem, also da gibt UKW mehr her und klingt besser. Wer mal einen guten Stereoanlage im Auto gesessen hat und da mal so ein Klangwunder erlebt hat, der weiß, wie gut Radio klingen kann. Oder sollte vielleicht auch. Also in dem Fall habe ich da noch quasi noch ein was man da vielleicht noch positiv anbringen kann. Der Codec, der da benutzt wird, also dieses die Art und Weise, wie quasi die digitale Musik dort, sag ich mal, übertragen wird, oder auch die Sprache, das ist der sogenannte AAC. Den kennt man vielleicht irgendwie auch aus Videobereich irgendwie so. Das ist so ein neuer Standard. Das ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit MP3. Das ist leicht besser. Man kann also quasi ähnliche Qualität erzeugen mit weniger Datenrate. Aber man will ja bei digitalem Radio auch die sogenannten digitalen Zusatzdienste irgendwie mit anbieten. Und die brauchen ja auch irgendwie, sag ich mal, Übertragungskapazität. Und was die digitalen Zusatzdienste jetzt sind, also der sogenannte Mehrwert des digitalen Radios, das ist ja eher nochmal so eine Sache. Aber jetzt mal angenommen, man möchte regelmäßig irgendwelche Plattencover, was ja immer so ein schönes Beispiel ist, mit anzeigen lassen in seinem Radio. oder irgendwie noch zusätzliche andere. Geht auch Bild, ja, nicht nur Text? Da geht auch Bild, ja. Oh, das ist ja schick. Geht sogar theoretisch Film, also eigentlich ist es wie Internet. Ja, das ist ja genau das Problem an der Stelle. Ja. Das ist so eine Art Neuerfindung des Internets. Und, aber da braucht man eben auch nochmal Kapazität für. Und man braucht die entsprechenden Radios auch, die entsprechenden Empfangsgeräte, die ganz normalen billigen für 50 Euro, das sind ja die billigen, können das alle gar nicht. Ja, stimmt. Und wenn, dann ist der Bildschirm zu klein. Die meisten Billigen haben ja bloß so 3-4 Zeilen und da ist nicht viel los, am Bild ist gar nicht und dann kannst du ein kleines bisschen Text mitschicken. Außerdem fällt mir da gerade noch ein, war das auch schon bei DAB damals immer noch ein Riesenproblem, dass diese sogenannten UKW-Mehrwertdienste oder Zusatzdienste, alles was so in Richtung RDS geht, also diese Staumeldeservice oder das ganze andere Zeug, oder so, wie heißt das, Emergency Broadcast und so weiter, sodass man also auch irgendwie das, was man heutzutage auch schon eben auf UKW sieht, was man, wenn man in seinem Autoradio sitzt, dass da manchmal auch irgendwie Text durchläuft und so, das muss halt ein Stück weit auch wieder abgebildet werden und da existieren zum Großteil auch bestimmte Protokolle noch gar nicht. Also es ist noch gar nicht so richtig klar, dass man bestimmte Dinge, die im UKW-Bereich schon seit Jahren funktionieren und benutzt werden, dass man die halt irgendwie da wieder abgebildet kriegt, weil man da sich wieder hinsetzen muss und muss Standards aushandeln und das muss dann erstmal irgendwie wieder überall eingebaut sein. Also selbst diese sogenannten Mehrwertdienste, die, sage ich mal, ein Stück weit schon bekannt sind, die sind auch noch nicht wirklich so besprochen, dass das passt, sage ich jetzt mal so. Gut, also ist an dem Deal vielleicht, um das mal ein wenig zusammenzufassen, das Positive eine Finanzierung, also um den Sendedienst sicherzustellen, sagen wir mal, aber eine fragwürdige Technologie, die hinter dem Ganzen steht und der Rauswurf aus der UKW-Frequenz, was im Moment für alle Radios die meiste Verbreitung sicherstellt, richtig? Also am interessantesten, denke ich, ist eben schon diese 24-Stunden-Geschichte, dass man ein voll rund um die Uhr Radio sein könnte, was ja schon irgendwie von allen drei Radios immer gewollt war, so, aber eben sich nicht nie geleistet werden konnte. Dann diese Technikförderung halt noch und halt, wenn es denn so wäre, der Sprung in die neue Technologie. Aber momentan, aber ich will gar nicht so viel Aber sagen. Ich bin du bist so schnell mit dem Aber, da kommen wir noch hin. You're so afraid to catch a dose of influenza. Die Sache ist ja auch, dass das jetzt allen drei freien Radios in Sachsen angeboten wurde, richtig? Die aber kein gemeinsamer Verein sind, sondern es sind drei Einzelvereine. Wie sollen die sich denn überhaupt verständigen? Wie kommt es denn jetzt dazu, dass das allen angeboten wurde? Wer hat denn das ausgedacht? Ich denke, das hat damit zu tun, dass eben überall dieselbe Konstruktion mit Apollo im Hintergrund ist und dass man sagt, hey, das ist überall eine ähnliche Situation, scheren wir über einen Kamm, eben wir drei Fässer aufmachen. Und das kommt uns ja in gewisser Weise auch entgegen, weil wir ja bisher auch versucht haben, irgendwie unsere Linie, wenn wir mit der Landesmedienanstalt verhandelt haben, irgendwie miteinander abzustimmen und zu sagen, lass uns das zusammentun. Und mal abgesehen davon, dass irgendwie eine 24-Stunden-Frequenz wahrscheinlich auch nur für uns drei zusammen, wenn wir das clever organisieren, überhaupt zu stemmen wäre, weil jedenfalls Coloradio würde es nicht schaffen, 24-Stunden-Programm zu machen, sinnvollerweise. Sind sich denn die Radios überhaupt einig über das alles? Wie ist denn da so jetzt der Stand? Na, mäßig einig. Wir haben uns dazu getroffen und prinzipiell wurde erstmal von allen drei Radios gesagt, dass wir weiter verhandeln werden. Da gab es auch in jedem Radio irgendwie Mitgliederbeschluss dazu, dass halt die Sache nicht rundweg abgelehnt wird, sondern dass man erstmal in Verhandlung mit der Landesmedienanstalt tritt. Aber das im Fortgang der Ereignisse, glaube ich, trennt sich dann jetzt das schon ein bisschen, dass die einzelnen Radios recht unterschiedlich damit umgehen. Im Angebot der SLM steht nämlich als erster Satz, dass wir einen neuen Lizenzantrag stellen, der eben diese ganzen Formulierungen enthält und unter anderem dem Verzicht auf UKW von unserer Seite aus direkt reinschreibt als ersten Schritt. Mhm. Und da ist zum Beispiel für Radio T schon der Ofen aus. Okay. Mit sowas fangen wir nicht an. Okay. Wie steht's bei Coloradio? Also habt ihr euch als Verein schon positioniert an sich? Ja, also die Idee von UKW wirklich weg zu sollen, ohne dass jetzt die halbe Republik DAB Plus hört, die stößt uns auch auf und wird mit uns schlecht gehen. Aber prinzipiell sind wir dieser neuen Technik aufgeschlossen und finden das auch nicht verkehrt, sozusagen unseren Signalweg auf digital zu modernisieren. Zumal es ja auch digitaler wird, ne? Also die gesamte Verbreitung von Medien digitalisiert sich ja insgesamt, über das Internet zum Beispiel und so. Wie macht das Radio Blau? Wie steht es bei euch zurzeit? Bei Radio Blau gab es eben eine Mitgliederversammlung und da wurde beschlossen, dass wir auf jeden Fall auch in Verhandlungen treten wollen mit der SLM, eben mit dem Ziel, auf jeden Fall diesen Weg zu nutzen, diesen digitalen Ausspielweg. Hauptsächlich verspricht man sich bei Radio Blau davon ein Stück weit auch eine Modernisierung der Infrastruktur, weil das ganze System, was wir da so haben, also die Mischpulte und das, was alles sonst noch so ist, das gammelt halt schon die ganze Zeit vor sich hin. Und es ist eigentlich das meiste Geld, was irgendwie der Verein hat, geht halt in die Sendeleitungskosten. Und wir müssten da halt ganz dringend mal was tun, haben aber auch nicht wirklich so richtig die Möglichkeit jetzt finanziell. Und da klang das halt für die meisten Mitglieder, also für die Mehrheit der anwesenden Mitglieder, auf jeden Fall erstmal noch ganz gut, dass man dort über diese technische Neuausstattung an der Stelle ein Stück weit wieder wenigstens den Programmbetrieb aufrechterhalten kann. Es ist ja auch jetzt so ein bisschen die Wahl zwischen Verbreitung und Finanzierung, würde ich es mal nennen. Also da stellt sich die philosophische Frage auch, geht es dem Radio um das Machen des Radios oder geht es um die Verbreitung eben, ne? Wie viele Hörer hören das? Was ist denn wichtiger? Geht es um das Machen, um das Gestalten von Inhalten oder geht es darum, dass es möglichst hohe Verbreitung findet? Na, ich finde schon, dass die Radios alle drei mehr sind als nur Radios. Sie sind ja eigentlich Kultureinrichtungen, Kulturbetriebe, machen alle zusätzlich zum Radio noch irgendwelche Sachen, haben Teil an der Kultur der jeweiligen Stadt, so dass man jetzt vielleicht nicht nur auf das Ausstrahlen schielen sollte, aber natürlich ist es, glaube ich, auch für die Motivation der Ehrenamtlichen total wichtig, wenn das niemand hört, sinkt die Motivation derartig in den Keller. So, das sieht man auch bei den vielen Internetradios, die ja vor vielen Jahren sehr euphorisch gestartet sind. Und davon sind jetzt 22 noch aktive in ganz Sachsen übrig geblieben. Davon sind zwei mit einigermaßen professionellen Anspruch. So, dass also diese Euphorie fürs Nichts zu senden, was dann ja bei DAP Plus die ersten Jahre auf alle Fälle so wäre, glaube ich, nicht aufkommt. Da nützt alle Finanzierung nichts. Und wie ist es Verbreitungsweg Internet? Also wenn man jetzt da das sieht, Richtung Podcasts oder dergleichen oder Streams. Also es gibt ja da auch unheimlich erfolgreiche Geschichten. Wo denn? Keine einfällt, aber doch bestimmt. Da kann ich gleich mal ein sehr schönes Beispiel. Ich habe mir das Buch geben lassen, was die SLM hat in der Studie voriges Jahr gemacht zu Internetradio in Sachsen. Und das habe ich mir sehr genau durchgelesen. Und es ist ein Debakel, kannst du sagen. Also das ist ein Mythos, das Internetradio als erfolgreiche. Vielleicht nicht das Internetradio, aber das, keine Ahnung. Für mich ist dann so YouTube-Geschichten. Kennt ihr die Let's Plays zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Das sind aber sehr ein spezifisches Publikum und die meisten Radios sind ja so breit aufgestellt, dass es eben gerade schwierig ist, so spezifisch da zu arbeiten. Das kann man dann einfach, da brauchst du dann auch kein Radio dazu, da gehst du einfach selber ins Internet als mit einem spezifischen Angebot und brauchst das Radio eigentlich gar nicht dazu. Wir wollen ja die Leute zusammenbringen eigentlich eher, als dass da jeder sein spezifisches Programm macht, beziehungsweise wir wollen gerne, dass die einen, die das hören, vielleicht auch das mithören, also die Musiksendung XY, vielleicht auch noch das Kulturmagazin oder das Infomagazin mithören oder noch, sodass da auch so eine allgemeine Weiterbildung auch natürlich letzten Endes eine publizistische Relevanz da dran hängt. Verstehe. Ja, weil du sagtest Podcasts, bei Podcasts ist ja zum Beispiel ein großer Vorteil dieses sogenannte zeitsouveräne Hören. Und das ist auch eigentlich das, was man in dem Bereich möchte. Das heißt, ich stelle mir meinen Beitrag irgendwo hin und der kann dann halt irgendwie über die nächsten 2 Jahre seine Hörerzahlen kriegen. Und man stellt dann fest, dass dann nach 2 Jahren haben das mehr gehört, als wenn man das jetzt irgendwie über Radio verbreitet hätte. Aber das setzt halt voraus, dass diese Beiträge halt auch entsprechend, sage ich mal, ein Stück weit zeitlos sind. Und das Radio an sich, was man hier macht, das will eigentlich, also das lebt davon, dass das jetzt und hier passiert und man da eventuell auch irgendwie auf aktuelle Dinge eingehen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt hier, sage ich mal, unten auf der Straße ein Verkehrsunfall wäre, könnte man jetzt live davon berichten. Nur so, um jetzt mal ein... genau, oder der große Laubpuster hier. Laubbläser wie vorhin, ja genau. Könnte man jetzt alles live erzählen. Okay. Und es gibt auch Leute, die das wollen, dass dieses aktuelle Reagieren, dass man Teil des Geschehens in der Stadt ist, sei es bei irgendeiner Preisverleihung, sei es bei der Oberbürgermeisterwahl, sei es bei irgendwelchen Anti-Nazi-Aktivitäten, Demonstrationen, Berichterstattungen und sowas. Halt, da gibt es ganz viele Sachen, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass wir ohne diese Live-Berichterstattung, ohne dieses aktuelle Informationen, also das ist ein Teil des Radios, ein ganz wichtiger und ohne den wird man unglaublich was verlieren. Was ist denn jetzt die Alternative zu diesem Deal? Ist das besprochen? Ist das ausgesprochen von der Sächsischen Landesmedienanstalt? Ja, Alternative ist, dass es bei dem bleibt, wie es ist und dass am Ende unsere Lizenzzeiträume, unsere Lizenzen verlängert werden und wir weiter UKW senden. Haben wir bloß das kleine Problem, dass wir unterschiedlich stark sozusagen ausgeprägt kein Geld haben. Das ist schön formuliert. Super. Ja. Und auch unterschiedlich Kosten. Das muss man ja auch fairerweise sagen, dass unterschiedliche Kosten, ja. Das Blau mit seinen 3 Antennen sehr viel größere Kosten hat als T oder Colorradio. So, das ist einfach eine Kostenfrage. So. Und deswegen gibt es da wahrscheinlich auch dann am Ende unterschiedliche Ansätze, wie man diesem Dilemma beikommen muss. Ist das die Chance für die freien Radios, mehr gemeinsam zu machen? Ich finde gar nicht, dass wir so wenig nicht gemeinsam machen. Wir haben über die vielen Jahre immer miteinander geredet und auch versucht, gemeinsam eine grobe Strategie zu finden, insbesondere wenn es um Verhandlungen mit irgendwelchen staatlichen Institutionen ging, weil da ist es immer so, dass jedes Radio doch für sich sehr klein ist und dass das sehr schwierig ist, wenn man das alles alleine macht. Gibt es auch mehr Zusammenarbeit, zum Beispiel bei Beiträgen und so? Das gibt es schon. Also da ist allerdings jetzt nicht so die direkte Zusammenarbeit zwischen den 3 Radios, sondern da ist dann innerhalb der freien Radios insgesamt schon eine sehr große Zusammenarbeit. Es gibt eine große Plattform, eine Austauschplattform. Es werden Sendungen getauscht, es werden Beiträge getauscht, so einfach um auch ein kontinuierlich gutes Programm zu halten, um auch die Hörer zu halten. Gibt es in jedem Radio irgendwie mal ein paar Phasen, wo es nicht so gut oder nicht so aktuell produziert wird, sodass dann auch damit sowas ausgeglichen werden kann. Diese Plattform, kann man dir... Ja, freie-radios.net. Okay. Haben wir mitgenannt, haben wir gemacht. Ist auch gleichzeitig ein sehr schönes Archiv. So, also da sind inzwischen, ich glaube, 60.000, so ungefähr 60.000 Beiträge und Sendungen drin. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Also wenn man sich an die IDs erinnert, die sind so bei 59.000 irgendwas gewesen. Mhm. Schön. Ja, habt ihr denn noch Anmerkungen dazu? Ich habe zum Beispiel gehört, dass es demnächst ein Radiocamp gibt, auch mit Workshops und so weiter. Oh ja, tolle Sache am Bodensee, das gibt es jedes Jahr. Und das, da kann man eben auch zum Beispiel sehr gut quer einsteigen, in einem sehr entspannten Verhältnis eben diesen Radioeinstiegskurs machen, der zum Beispiel fast allen Radios vorausgesetzt wird, um Radio zu machen. Und das ist eben so, man kommt dort über die vier Tage, je nachdem, wie lange man dabei ist, sehr gut mit den einzelnen Radioleuten in Kontakt und kann eben sehr viel auch mal diskutieren, so grundsätzliche Sachen. Ist auf alle Fälle eine sehr empfehlenswerte Sache. Und wenn das Wetter einigermaßen ist, am Bodensee auch sehr angenehm, dort mal zu entspannen. Gut, ja, zu dem Deal an sich können wir jetzt nichts Abschließendes sagen, weil eben die Verhandlungen noch laufen, richtig? Ja, genau, aber man kann sagen, dass eben der eigentliche Plan zum 1. April 2013 dieses Ding unter Dach und Fach zu haben, erstmal so nichts geworden ist. Mhm. Das war der ursprüngliche Plan, dass mit der Aufschaltung der Chemnitzer Frequenz und mit der Aufschaltung dieses sächsischen Programmangebots dann das unter Dach und Fach sein sollte. Das heißt, das ist in dem Moment eigentlich gescheitert, das Projekt bei der SLM an der Stelle? Zumindest so, wie das ursprünglich gedacht war. Ja. Also heißt es, Bedingungen auch neu verhandeln, nötigerweise? Das heißt sowieso, weil ich glaube nicht, dass, also wenn ich das auch so raushöre bei den anderen beiden Radios, dass das mit dem als erster Schritt muss auf die UKW-Frequenz verzichtet werden, dass das so funktioniert. Das glaube ich einfach nicht. Ja, ich finde halt auch, dass es ganz wichtig ist, dass die ein Stück weit das halt berücksichtigen, dass es sich halt wirklich um drei getrennte Vereine handelt. Und man kann da nicht irgendwie jetzt verlangen, dass das irgendwie ein Haufen ist und dass da eine Meinung existiert. Weil sonst müsste man einen gemeinsamen Verein haben mit einer gemeinsamen Mitgliederversammlung. Mhm. Weil die Mitgliederversammlungen, die können in ihrer demokratischen Weise halt unterschiedlicher Meinung sein und auch unterschiedliche Beschlüsse fassen. Und das ist halt so ein Ding. Da stehen wir halt jetzt gerade ein Stück weit davor, dass halt in Chemnitz wird halt schon viel eher gesagt, nein, da können wir nicht mitmachen, da machen unsere Mitglieder nicht mit. In Leipzig ist, sage ich mal, der Spielraum etwas größer, aber das liegt hauptsächlich daran, weil, weil der finanzielle Spielraum viel kleiner ist irgendwie. Zumindest kommt es einem immer so vor. Also die Kosten sind halt einfach immer größer. Und am Ende liegt es ja wieder oder geht es in die gleiche Richtung. Wenn man halt nicht zeigen kann, dass man seine Kosten zahlen kann, dann ist die Lizenz am Ende sowieso weg. Mhm. Also das geht ja noch viel, viel weiter. Also es schlägt, das zieht der Kreise. Sollten die Hörer nicht auch Anteil haben daran? Denn ich kann mir vorstellen, wenn es eine große Hörerzahl gibt, die übers Internet das sowieso schon digital empfängt, die das ja dann gar nicht weiter betreffen würde, den Vorteil darin sehen könnten, dass es eben in der Weiterfinanzierung den Radios eher hilft. Vielleicht sollte es auch da Rückmeldungen geben. Ne? Liebe Hörer, Hallöchen, meldet euch doch mal. Ja, die Kontonummern stehen auf den jeweiligen Internetseiten. Ja, natürlich versuchen auch alle drei Radios tatsächlich unabhängig auch von Zahlungen der großen Institutionen zu werden. Und da sind natürlich in erster Linie die Hörer, die da die Radios unterstützen können und unabhängig halten können, auch in der Entscheidungsfähigkeit. So, ja, wenn ihr keine weiteren Anmerkungen habt, dementsprechend würde ich bei dem Aufruf an die Hörer verbleiben, würde mich erstmal bedanken bei meinen Mitdiskutanten. Florian. Ach, ich habe doch noch was vergessen. Du hast noch was. Ich war doch vor 3, 4, 5 Wochen in Berlin zur großen Diskussion bundesweit die Zukunft des digitalen Radios. Und da habe ich noch gar nichts erzählt. Wie ist denn die Zukunft? Lustig, also wenn wir hier in Sachsen von digitalen Radio reden, reden wir immer über DAB+. Das ist halt auch so angeschoben von der Politik und von der Landesmedienanstalt. Wenn die in Berlin bundesweit über digitales Radio reden, dann reden die vom Handyradio, von Apps, von mobilen Internetradio sozusagen, da spielt DAB+ überhaupt keine Rolle. Auch die ganzen Geschäftsmodelle setzen alle auf Handys bzw. beziehungsweise Internet. Smartphones auf und auf mobiles, schnelles Internet. So, und die entsprechenden Angebote. Und da geht das alles. Die Technik ist schon da, muss man einfach mal sagen. Für DAB Plus muss eine vollkommen neue Infrastruktur geschaffen werden, sowohl bei den Geräten der Hörer als auch bei den Ausstrahlungsgeschichten. Dort gibt es die gesamte Struktur schon, die Inhalte gibt es schon. Die Radios, die privaten Radios stehen Schlange, da mitzumachen und haben auch die verschiedenen Modelle präsentiert, während eben im DAB Plus die privaten Radios sagen, ach nö, lasst mal, wir senden weiter auf UKW und machen dann zusätzlich eben andere Sachen. So dass, also gerade wenn man aus so einer recht euphorischen Sicht der hiesigen Behörden und Politiker kommt und dorthin geht nach Berlin und sich das anhört, ein vollkommen anderes Bild existiert. So. Da habe ich aber auf jeden Fall ganz dolle Bauchschmerzen an der Stelle, weil wir reden ja hier in dem Fall nicht davon, dass wir in Deutschland, sag ich mal, überhaupt die gesetzeslichen Grundlagen haben, geschweige denn. Ich habe ja nur meinen Eindruck sozusagen von dem, wo man merkt, da brodelt was, da entwickelt sich was, da wollen Leute das machen sozusagen. Ja, das ist richtig, aber es geht halt weiter. Wir haben hier in Deutschland zum Beispiel eben keine WLAN-Hotspots zum Beispiel, keine öffentlichen. Und wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass die Privatleute ihre WLANs freischalten können an der Stelle, sodass man immer wieder gezwungen ist, für seine Datenverbindungen mit seinen Smartphones und mit den ganzen anderen Geräten, die es halt gibt, zu bezahlen. Und jetzt haben wir aber trotzdem nach wie vor oder jetzt erst seit diesem Jahr wieder diese GEZ-Haushaltsabgabe. Das heißt, eigentlich bezahlt man ja schon für einen Verbreitungsweg. Und jetzt wäre es halt eigentlich blöd, wenn am Ende die Leute dann nochmal extra für ihren Traffic bezahlen, dass sie halt dann auch wieder Radioempfang haben. Wobei. Also wenn dann müsste man, wenn man das schon als die Zukunft sieht, müsste an der Stelle das halt auch wieder weitergehen und dann müsste halt das freie Internet in Deutschland irgendwie wieder mehr gefördert werden. Aber das geht, glaube ich, auch irgendwie in die falsche Richtung. Wobei ich das so verstehe, dass die GEZ die inhaltliche Abgabe ist, während du für deine Internetverbindung eher die technische Seite bezahlst. Naja, nicht wirklich, weil bisher, wenn UKW, wird davon auch bezahlt. Die Sendemasten werden davon bezahlt. Genau, das ist ja. Und Fernsehen wird davon bezahlt. Ja, und auch nicht nur, dass da jetzt irgendwie, sag ich mal, Wetten, das von produziert wird, sondern eben auch, dass da eben die Techniker da sind, die die Sendemasten warten und dass das alles funktioniert und dass da auch die Studios ausgestattet werden und so weiter. Das wird alles davon bezahlt. Und jetzt auf einmal sollen die Privatleute noch mit ihren, was weiß ich nicht, mit ihren UMTS oder sonst was für Tarifen, sollen am Ende dann für die Übertragungswege zahlen. Das hört sich zwar alles sehr interessant und neu an, aber am Ende wird man dann zweimal ausgenommen. Was aber der Verbreitung, glaube ich, nicht im Wege steht. Ich glaube, das wird sich durchsetzen. Das sieht man ja auch an anderen Modellen. Die Sache mit dem Internet, ich sag dir, das wird noch eine ganz große Sache. Ja, das kriegen wir leider nicht mehr los. Interessant fand ich aber eben, dass da gerade die großen Privaten, die dort alle zugange waren halt und auch die großen Öffentlich-Rechtlichen, da eben gesagt haben, also diese Verbindung UKW zu mobilen Internetradio passt. So, und da war irgendwie kein Platz für DAB Plus, hatte ich den Eindruck. Ja, wahrscheinlich eben genau deshalb, weil sie nicht für diese Verbreitungswege noch extra zahlen. Also die kriegen dann zwar trotzdem das Geld weiterhin, aber sie können halt an der Stelle die Kosten irgendwie drücken und dann geht das Geld halt woanders hin. Dann kann man sich halt vielleicht, also ist jetzt eine Mutmaßung, aber kann man sich vielleicht teurere Moderatoren kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wo man die jetzt hernehmen möchte. Oder teurere Arztkulissen. Ja, zum Beispiel. Sehr gut. Okay. Machen wir Schluss für heute. War, haben wir es geschafft. Haben wir die Zukunft des digitalen Radios abgehandelt, ja. Beschlossen, ja. Also wir werden sehen, wohin uns das noch führt. Wir werden sehen, was aus diesem Deal wird, ob wir den aussitzen, ob sich Bedingungen ändern dafür, die das Ganze vielleicht erträglicher und schöner machen für die freien Radios. Wir werden sehen und werden berichten. Vielen Dank an meine Gäste. Ich bin der Keimling und das war der Kaffeeklatsch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.